Es ist Sommergrillzeit und die meisten Menschen kommen dabei mit Nano, diesen winzigen Teilchen, in Berührung. Denn diese sorgen dafür, dass der bei Kindern so beliebte Ketchup inzwischen in beherrschbarer Menge auf den Teller fließt, die Flasche nicht länger verstopft. An dieser Stelle sagt der Wiener Forscher André Gasche vom Institut für Technikfolgenabschätzung der Akademie der Wissenschaften in Österreich, an dieser Stelle erkennt der Verbraucher einen individuellen Nutzen für sich selbst und vertraut daher auf die positive Wirkung der Nanoteilchen. Auch deshalb, weil diese sozusagen zur ersten Generation der natürlich vorkommenden Nanopartikel zählen, André Gasche. Bei Nanotechnologie reden wir nicht über diese Dinge, sondern wir reden im Grunde genommen über sogenannte Engineered Nanoparticles, also wirklich neue Entwicklungen, die in der Medizin oder sonst wo momentan erforscht werden. Skepsis macht sich hingegen breit gegenüber Nanoteilchen, die Forscher auch Nanomaschinen nennen. Darunter fallen selbstständig agierende Partikel, die dem Menschen zum Beispiel helfen können, seine Leistungsfähigkeit zu verbessern. Das ist zwar Zukunftsmusik, allerdings arbeiten Forscher mit Hochdruck daran, sich Nanoteilchen medizinisch nutzbar zu machen, ohne die Risiken auch nur im Entferntesten abschätzen zu können. Professor Dieter Sturmer, Direktor des Instituts für Wissenschaft und Ethik der Universität Bonn. Ich denke schon, dass dieser hohe Grad der sogenannten epistemischen Unsicherheit, also der wenigen Sicherheiten, die wir haben in Bezug auf die wirklichen Effekte und Funktionen, mit denen man es da zu tun hat, doch neue ethische Fragestellungen aufwirft. Wir müssen eben diese Erweiterung unserer Wirklichkeit betrachten. Also wir erschaffen wirklich handfeste neue Prozesse, Ereignisse. Das hört sich lustig an, weil sie natürlich im allerkleinsten Bereich sind. Aber unsere Zugriffsmöglichkeiten haben sich erhöht. Und ich denke schon, dass wir hier mit neuen ethischen Problemen umgehen müssen. Noch steht die Bevölkerung in Deutschland Umfragen zufolge der Nanotechnologie überwiegend positiv gegenüber, aber die Angst vor Nebenwirkungen steigt. Die meisten Forscher sind sich einig, dass die Furcht vor den Risiken nicht so weit steigen darf, dass im biomedizinischen Bereich bereits die Erprobung neuer medizinischer Möglichkeiten untersagt werden sollte. In Deutschland seien die Sicherheitsvorkehrungen hoch und auf die Ethikkommission sei Verlass. Sie werde dafür sorgen, dass der Forscherdrang gebremst werde, sollte er ethische Grundsätze überschreiten. Einer wie auch immer gearteten Sonderbehandlung für die biomedizinische Nanoforschung bedürfe es daher nicht. Professor Urban Wiesing, Direktor des Instituts für Ethik und Geschichte der Medizin der Universität Tübingen. Ich glaube, dass viele der Risiken, die mit der Nanotechnologie verbunden sind, auch mit anderen Technologien verbunden sind und dass es eben Regularien gibt, die dieses Risiko so weit minimieren können, dass es noch akzeptabel ist. Eindringlich warnen die Forscher auf ihrem Kongress in Saarbrücken davor, Strategien zu entwickeln, die Bevölkerung von den positiven Wirkungen der Nanotechnologie unbedingt überzeugen zu wollen, Professor Dieter Sturmer. Das halte ich für die falsche Fragestellung. Man sollte das völlig transparent machen, sollte nicht schon von Ergebnis irgendwelche Überzeugungsstrategien vorplanen, sondern schauen, was zugemutet werden kann und das dann auch offenlegen und übrigens das auch gesellschaftlich austragen. Nicht Überzeugung, sondern Transparenz heißt das Gebot bei der Nanotechnologie.